Für uns wird jetzt der Andi sprechen aus Tübingen von den Jesus Freaks und genau, alles weitere wird er euch erzählen, wer er ist, was er so macht, warum er hier ist und was er uns so zu erzählen hat. Okay, viel Spaß. Danke. Okay, ja, ich bin der Andi aus Tübingen. Mich hat man gefragt, weil ich auf dem Konzil einen Vortrag über Netzwerk gemacht habe und das ein bisschen von der philosophischen Richtung, die Dekonstruktion heißt, angegangen bin, hat man mich gefragt, ob ich hier auch was machen kann. Mache ich jetzt auch. Noch kurz zu mir. Ich studiere in Tübingen Deutsch und Geschichte oder eigentlich hauptsächlich neuere Literatur, was sehr, sehr eng immer mit Philosophie zusammenhängt und habe mich da ein bisschen auf so postmoderne Philosophie, was heißt spezialisiert, kenne ich mich ein bisschen aus, werde ich euch jetzt was zu erzählen. Man wundert sich vielleicht, wieso Dekonstruktion steht in eurem Plan drin, geilerweise, was hat es hier zu suchen? Eine ganz berechtigte Frage, die man wahrscheinlich mit der einfachsten Antwort könnte man sagen, naja, Dekonstruktion, wir leben in der Postmoderne, das ist dort die Höhenkampfphilosophie unserer Zeit. Und dann kann man natürlich sagen, ja und jetzt Postmoderne, was ist jetzt das? Und dann kommt man unglaublich ins Schleudern. Was ist Postmoderne? Heute sagt man schon, wir leben in der Post-Postmoderne oder Leute sind noch weiter, die sagen, wir sind in der Post-Post-Postmoderne. Es ist unglaublicher Bullshit, was da geredet wird. Deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche nicht, das Ganze irgendwie zu definieren und theoretisch so, wo leben wir, was für eine Zeit haben wir, sondern ich versuche euch einfach mit einem Riesenschlag nahezubringen, was wird gedacht, dass man mehr mal im Kopf erlebt, was in der Postmoderne passiert, weil es wirklich ein Denken ist, das ist schon, wo wirklich sehr hohe Philosophie schon in das Denken der Leute einfach eingesickert ist. Und wir denken alle schon so, sind uns dessen aber nicht so sehr bewusst. Und das sehr Geile daran ist, wir sind da wirklich vorne mit dabei, weil die dekonstruktive Philosophie hat und die poststrukturalistisch ist ein anderer Name dafür, ist gegen Ende, sind die alle wieder religiös geworden. Die Leute, die am Anfang ganz groß getönt haben, ja, wir schaffen alles ab, wir machen alles kaputt und so, die sind am Schluss alle wieder verdächtig religiös geworden. Beinahe schon wieder, ja, beinahe ekelhaft, wie sie ihren eigenen Boden aufgegeben haben. Jetzt gehe ich ein bisschen, ist natürlich schwierig, weil ich mache das normalerweise an der Uni, bringe ich Leuten das bei, darf da kleinere Kurse geben, ist natürlich nochmal was anderes als hier jetzt gerade. Ich muss euch jetzt versuchen, innerhalb von einer Stunde oder so einen ganz eigentlichen Durchlauf Philosophie der Antike bis heute, Dekonstruktion, was normalerweise, also da kann man sein Leben drauf verwenden. Ich werde es trotzdem versuchen. Hab dazu, habe ich soweit eingeführt? Ja. Hab dazu ein Bild mitgebracht. Ihr seht es alles schon hier an die Wand projiziert. Ich habe auch, gebe euch nach und nach noch ein paar Zettel rum. Da ist auch das Bild drauf. Cécile ne pas une pipe. Französisch, das ist keine Pfeife. Das hier oder dies hier ist nicht eine Pfeife. Von René Magritte, ein großer Maler des letzten Jahrhunderts, wirklich, man sagt immer so, der Philosoph unter den Malern. Das hier ist keine Pfeife. Was denkt ihr euch? Natürlich denken wir sich, hallo, verdammt nochmal, guckst dir doch mal an. Also, wo ein Arsch offen, das ist eine Pfeife. Wer widerspricht da? Kann man dem widersprechen? Ich denke mal, weil das ist eine Pfeife, das haben wir ja nur festgelegt. Das könnte was ganz anderes sein. Das Ding können wir uns da wahrnehmen. Genau, das ist ein Punkt. Du gehst da in genau die richtige Richtung, auf die es ankommt. Das hängt jetzt schon wieder zusammen. Mache ich kurz einen Abweg? Nee, den mache ich nachher. Das ist keine Pfeife. Es ist tatsächlich keine Pfeife. Nein, es ist das Bild einer Pfeife. Das hier ist keine Pfeife. Es ist ein Bild von einer Pfeife. Oder von mir aus noch eine Projektion von einem Bild von einer Pfeife. Was jetzt geschehen soll, ich führe es nochmal ein. Wenn man Ich werde nachher ganz viel mit einem Philosophen arbeiten, Jacques Derrida. Das ist ein Typ, von dem sagen die meisten, ja, der ist komplett verworren und verschoben, den kapiert man nicht. Und was soll man mit dem überhaupt machen? Der wirbelt einem den ganzen Kopf durcheinander. Das Geile ist, wenn man Derrida liest, es gibt einen ganz bestimmten Text, ich habe natürlich das Buch, ich habe einen Arsch voll Bücher hier hergelegt, ihr könnt nachher mal reinschauen, wenn ihr wollt. Das wichtigste Buch habe ich vergessen. Wenn man da einen bestimmten Aufsatz liest, richtig, die Bibel habe ich auch dabei. Ist auch sehr dekonstruktiv. Meine neueste These ist, die Bibel da wunderbar mit kann. Wenn man Derrida liest, und zwar einen ganz bestimmten Text, am Schluss klopft man sich an den Stuhl, auf dem man sitzt und denkt sich, oh mein Gott, irgendwas, was noch da ist, irgendwas, was noch Bestand hat, wo ich mich drauf verlassen kann. Es ist unglaublich, wie er den Kopf durcheinander wirbelt. Und dieses, wenn ich euch ein bisschen von dem nahebringen kann, was da passiert, wenn man plötzlich irgendwie alles an Bedeutung verliert, das wäre geil. Das möchte ich versuchen. Anstatt theoretisch erklären, möchte ich euch das nahebringen. Und es setzt eben an mit diesem Bild von einer Pfeife. Das ist eine ganz wichtige Trennung, die da aufgemacht wird, die in der Philosophie spricht man von Signifikant und Signifikat. Wir haben etwas, ein Zeichen, und das ist immer zweigeteilt. Ein Wort, wenn ich Pfeife sage, dann habe ich dieses rein klangliche, meine Stimmbänder machen irgendwas, da kommt Pfeife raus, das hört ihr, das ist was ganz Materielles, aber gleichzeitig ist das ein Verweis, das ist der Signifikant, der verweist auf das Signifikat, eine Pfeife, die ich anfassen kann, die wir irgendwie im Kopf haben, was von der Pfeife. Wenn wir Pfeife sagen, haben wir alle etwa dasselbe im Kopf. Mit Baum machen das sehr viele. Baum haben wir alle irgendwas im Kopf, aber das ist zweigeteilt. Wir haben dieses Lautbild, wir haben ein Bild, ich sage Pfeife, hier steht Piep, wir sagen Pfeife, Pipe. Das ist dann nochmal so ein Punkt, auf den ich gleich noch eingehe. Ein Zeichen ist immer zweigeteilt. Das ist ein ganz biblisches Problem. Gott hat gesagt, macht keine Bilder von mir. Macht bloß keine Bilder von mir. Warum? Weil er gesagt hat, von mir kann man keine Bilder machen. Was soll man machen? Wie soll man, weil man dann das Bild betrachtet und es für die Wahrheit hält. Jetzt wird schon ein bisschen komplexer. Gehen alle davon aus, wir glauben alle an Pfeife. Wir glauben alle daran, dass da Pfeife ist. Nein, es ist verdammt nochmal das Bild einer Pfeife. Und diese Trennung hat man so bis 1920 oder so, hat man das festgestellt. Leute, das trennt sich ja, das fällt ja auseinander. Da haben wir ja zweierlei. Einmal eben dieses Lautbild oder diese Zeichnung oder dieses geschriebene Wort Pfeife und einmal das, was dahinter steckt. Die Trennung hat man bis dahin festgestellt. Soweit noch okay, können wir sagen, passt, wunderbar. Dann ist einem aber aufgefallen, naja, das trennt sich ja noch weiter, weil wir in der einen Sprache mit Baum haben die es dann als Beispiel gemacht. Wir sagen Baum, wir sagen Tree, wir sagen im Lateinischen Arbor, wir sagen in verschiedenen Sprachen ganz unterschiedliche Dinge, die aber alle dasselbe heißen. Das ist dann diese Arbitrarität des Zeichens, es ist zufällig. Gerade wurscht, was wir dazu sagen, solange es das bedeutet. Es ist ganz zufällig, dass es gerade Pfeife heißt. Es könnte alles andere heißen. Und weil damit haben wir eine Nebeneinanderrückung von Dingen, die nichts miteinander zu tun haben. Wir haben Baum, ist direkt neben Bau. Vom Klang her liegen die direkt nebeneinander, haben aber gar nichts miteinander zu tun. Zufällig, rein zufällig, dass das so kommt. Stellt man sich dann jetzt die ganze Sprache vor, ich komme dann gleich zu einem Punkt, wo ihr vielleicht dann den Einstieg blickt, weshalb ich das mache. Es ist verdammt abstrakt, ich weiß es schon, ich versuche es ganz grundlegend zu machen. Dann hat man versucht, sich die ganze Sprache vorzustellen, hat sowas wie so ein Kristallgitter mitgekriegt. Wir haben Baum, liegt direkt neben Bau, liegt direkt neben, was weiß ich, weiter weg ist dann wahrscheinlich Burg und so, was ähnlich klingt. Und die unterscheiden sich nur dadurch, dass sie unterschiedlich sind. Sie klingen unterschiedlich. Und haben dann so diese ganzen Worte, ihr könnt euch das wirklich wie so ein Kristallgitter vorstellen, wo alle drin sind. Und nur dadurch, dass sie sich unterscheiden. Ein Wort unterscheidet sich von allen anderen und nur dadurch ist es definiert. Nur dadurch, dass auch unsere Vorstellung von Pfeife sich von anderen Dingen, von Zigarette, von Zigarre, von Trompete eben unterscheidet, haben wir eine Vorstellung überhaupt davon. Nur durch das Anderssein dessen haben wir auch so ein Kristallgitter, haben wir einen Wust von Bildern in unserem Kopf drin. Soweit war man 1920. Dann kam eine bisschen beschissene Zeit für Philosophie, weil Deutschland alle seine Philosophen umgebracht oder vertrieben hat und man da dann irgendwie hinterhergehinkt ist. Und dann nach dem Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg kam eine Zeit, speziell dann in den 60er Jahren, wo das Ganze nochmal überdacht wurde. Also das hat schon seine Spuren in der Weimarer Republik. Walter Benjamin, Halbgott der Philosophie, ziemlich unbekannt, in meinen Augen ganz wichtiger Mann, hat da schon früher was festgestellt. Jetzt sind die nochmals woanders angekommen. Jetzt gucke ich ganz schnell, ob ich einigermaßen habe, was ich wollte soweit. Ja. Seid ihr soweit einigermaßen mitgekommen? Habt ihr geblickt, was meine Einführung war? Das ist nicht unsere Zeit. Soweit war man sich einig bis vor 100 bis vor 80 Jahren. Jetzt kommt was wirklich, was verdammt komplex ist und was auch an der Uni mit dem sich wenige Leute beschäftigen, weil es wirklich, wenn man am Schluss dran sitzt und sagen muss, und jetzt, was fange ich jetzt damit an? Wo kann ich was greifen? Das ist der Strukturalismus, genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Der Name sagt es schon, Strukturalismus. Wir haben Strukturen. Wir können sagen, Dinge haben Bedeutung. Wir können sagen, ein Stuhl hat einen Namen, damit ist es geordnet. Stuhl, wunderbar, eingeordnet, kann ich mitarbeiten, kann ich mitdenken. Ist so eine Denkweise, die wir in unserer westlichen Kultur seit 2500 Jahren mit uns rumschleppen. Dinge haben Bedeutung. Wir können auf Dinge zeigen und sagen, das ist sowieso. Und auch die ganze Welt hat einen Sinn und alles ist irgendwie einordnenbar. Da sind wir im Abendland ein bisschen allein. Irgendwelche Urwaldstämme, da funktioniert es ganz anders. Die funktionieren nach einem ganz anderen Prinzip, was ein bisschen fremd ist. Man kann auch sagen, eine ganz coole These ist, dass man sagt, naja, oder der Strukturalismus, dieses alles hat Ordnung, wurde beendet von den Leuten, die aus dem Dschungel zurückgekommen sind und gesagt haben, die sind ganz anders dort, die machen das ganz anders, die ordnen ihre Welt komplett anders. Die gehen nicht vor nach Sinn und Vernunft und Bedeutung, sondern irgendwie funktioniert das bei denen anders. Die haben mehr nicht so dieses rationale Vernunftdenken, sondern ein Analogieprinzip, das dann sagt, naja, der Mond leuchtet nachts und der ist mir wichtig, also mache ich mal den Mond zu einem Menschen, weil der zeigt mir meinen Weg irgendwie und dann ist er irgendwie immer da, dann haben wir sowas wie einen Gott. Das ist so diese Denklinie, die analogisch vorgeht, die sagt, naja, komm, hat doch was miteinander zu tun, also bringen wir es in Verbindung, während wir rational vorgehen. Und das ist da ein bisschen eingebrochen. Jetzt kommt mein zweites Bild. Ich gebe es auch mal rum nochmal. Ja. Genau. Jetzt hoffe ich, dass das... wo ist jetzt mein... Da. Ja, okay. Hier ist mein zweites Bild. Ist auch auf dem Papier drauf. Wieder René Magritte, der sehr geeignet ist dafür. Genau. Dieses Bild heißt, das erste hieß Ceci ne pas une pipe. Das hier heißt Condition humaine 2. Also Condition humaine ist schwer zu übersetzen, der Zustand der Menschheit oder der Status der Menschheit, wo wir stehen. Zwei, das erste Bild ist auch sehr geil, hier aber nicht so hilfreich. Schaut es euch mal an. Ich lasse euch mal kurz 2 Minuten drüber reflektieren, was ihr seht. Und dann versuchen wir es ein bisschen zusammenzutragen, was auf dem Bild zu sehen ist. Und versuchen dann ein bisschen diesen Knick festzustellen, den das westliche Denken gekriegt hat in dieser Zeit. Okay, was sehen wir hier? Was möchte einfach mal irgendjemand rauslassen? Muss überhaupt nichts Kluges sein. Einfach nur vielleicht auch ein bisschen, was spüren wir, wenn wir das Bild sehen? Was passiert da? Was kriegen wir da mit? Irgendein Einwurf, ein... Ja. Das ist ja eine Staffelei, also ein Bild, was von der Fenster steht. Mhm. Und die so exakt wie abfotografiert, so im Hintergrund. Genau. Und es erinnert mich daran, dass an diese unsere mediale Gesellschaft, die genau. Scheinbar ein scheinbares Bild, mhm. die wirkliche Realität. Ja. Genau. Obwohl ja auch nicht klar ist, ob wirklich die Wirklichkeit hinter dem Bild so aussieht. Ja, eben, genau. Ja, also man, es wirkt halt so dadurch, dass es halt die Übergänge passen. Genau. Wir hatten es vorhin davon, dass wir von Pfeife oder von Stuhl oder von Baum sprechen können und darauf zeigen, da. Pfeife, Stuhl, Baum. Hier, was können wir darüber sagen? Ist da ein Baum? Ist da ein Bild von einem Baum? Ist da ein Bild von einem Bild von einem Baum? Ist da die Projektion von einem abgescannten Bild, von einem Bild, von einem Bild, von einem Baum, von einem Baum, von dem wir nicht mehr wissen, ob er da ist? Versteht ihr, was da passiert? Genau dieser Knick ist es, den ihr vielleicht in eurem Kopf spüren könnt. Wenn wir Baum sagen, hallo, was ist da? Da ist gar nichts. Wenn wir ein Bild von einem Baum sehen, was ist denn da los? Wenn mir jemand einen Baum beschreibt, wenn wir im Fernsehen eine Doku sehen über irgendetwas, ist es da? Ist es wirklich? Existiert es? Oder sehe ich nur irgendwelche Neuronen über den Bildschirm flimmern? Was geschieht da? Haben wir noch was, was wir greifen können? Ist da ein Baum? Ist da nur eine Staffel? Nein, eine Staffel ist eine... Nein, ist auch nicht. Was haben wir denn? Wir haben... Da ist nichts mehr. Wir können nichts mehr anfassen. Wir verlieren uns komplett in dieser Welt von Bildern und von Zeichen und von Dingen, von denen wir nicht mehr sagen können, dass da wirklich was greifbar ist. Wir können eben nicht mehr sagen, ja, Pfeife. Sind wir uns einig? Nein, können wir nicht mehr, weil wir viel zu viel hintereinander gestaffelte Bilder und Beschreibungen und noch ein Zeichen und noch ein Signifikant und noch einer und noch einer und noch einer dahinter. Wir haben einen Verweisungszusammenhang, ist ein ganz wichtiges Wort, der jetzt sagt, naja, wenn jedes Zeichen in diesem Kristallgitter verbunden ist mit anderen, nur dadurch, dass es sich von anderen unterscheidet, dann zerbricht doch alles. Dann kommt dieses ganze Kristallgitter in Bewegung, weil alle Zeichen sich die ganze Zeit mit allen anderen und jedem Denkbaren irgendwie zusammentun müssen, um sich zu unterscheiden. Alles bricht plötzlich zusammen. Wir haben nichts mehr, worauf wir uns verlassen können. Wir haben nichts mehr, was wir irgendwie greifen können, wo wir sagen können, da, das hier, da kann ich mich dran festhalten. Weil wir nichts mehr haben, was wirklich ohne Verweisungszusammenhang existiert. Seid ihr da jetzt ein bisschen mitgekommen bei diesem seltsamen Bruch im Denken, der geschieht? Der wird allerweitestgehend, wird dieser Bruch noch verdrängt, auch heute in unserer Kultur, wenn, keine Ahnung, ein Colin Powell im amerikanischen Außenministerium Digitalfotos zeigt und damit beweisen will, dass da Massenvernichtungswaffen sind, dann versucht er genau das zu machen, was eigentlich nicht mehr möglich ist. Wir sagen, hallo, Entschuldigung, das sind blöde Digitalfotos. Die kannst du wahrscheinlich in deinem Garten irgendwie aufgenommen haben, wenn du Bock drauf hast, und am Computer nachbearbeitet. Wir glauben den Bildern nicht mehr. Wir glauben nicht mehr, was gesagt wird. Jedem von uns ist klar, wenn wir eine Zeitschrift durchblättern, dass das nicht mehr richtige Menschen sind. Die sind doch alle am Computer nachbearbeitet. Man kann doch wirklich heute alles machen. Man kann ganze Kinofilme animieren. Wir leben in einer Welt, in der wir wirklich wir können nicht mehr glauben, was wir sehen. Wir haben dieses verloren, was wir seit 2500 Jahren geglaubt haben, nämlich das, worüber ich spreche, kann ich irgendwo anfassen. Wir sind uns einig über eine Sache. Das haben wir in der Postmoderne verloren. Hat auch damit zu tun, dass nach dem Faschismus dieses ursprüngliche Denken von Sinn und Präsenz radikalisiert hat, war, hinter allem steht der Führer. Ein großes Ding, auf das wir uns total verlassen können, der da steht und der alles macht, hat natürlich zu einer Riesenkatastrophe geführt, dieses Denken von Sinn. da hängt mit zusammen, dass man auch gesagt hat, das ist ein bisschen eine andere, das ist sehr viel französische Philosophie, worüber ich hier spreche. Die Deutsche hat selbstverständlich einen anderen Weg gemacht. Die hat gesagt, hey, die Aufklärung, die so wichtig war, die uns die Medizin gebracht hat, die uns die Demokratie gebracht hat, die uns überhaupt erst ein Leben gebracht hat, das wir ordnen konnten, die Wissenschaft, mit der wir anfangen konnten, wirklich die Welt zu erklären und uns selbst zu retten und die so viel Gutes gebracht hat, hat letztlich dazu geführt, dass wir Menschen verbrannt haben, hat zu Auschwitz geführt, ist die These der kritischen Theorie. Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno ist sein großer Name, er hat gesagt, hey, mit der Aufklärung haben wir zum Beispiel die Zahl, die Berechenbarkeit, die Mathematik, die Ordnenbarkeit der Welt ist da eingeführt worden. Aufklärung, könnt ihr immer sagen, Zahl ist da ganz wichtig. Die Leute haben gesagt, ja Mann, das ist Wissenschaft, hier können wir ganz klar vorgehen, da gibt es richtig und falsch, so funktioniert es. Haben die Zahl eingeführt, das Berechenbare, das Denkbare. Aber letztlich hat das, dass wir die Zahl in den Vordergrund gestellt haben, dazu geführt, dass wir sie Menschen auf den Unterarm tätowiert haben und sie verbrannt haben. Unser rationales Denken ist gescheitert. Ist gescheitert. Wir können damit nicht mehr weiter. Eine ganz ähnliche Sache wie die, die sagt, wir können nicht mehr mit dem Denken, was wir hatten, weitermachen. Wir sind zu sehr auseinandergebrochen. Wir sind zu fragmentarisch geworden. Und das ist das Zeichen der Postmoderne. Dessen, was man Postmoderne nennt. Wir brechen auseinander. Wir haben keine wirkliche Realität mehr. Das ist jetzt was, was auch schon in die Populärkultur ganz tief eingesunken ist. Viele Kinofilme gehen da zum Beispiel drauf ein. Fluch der Karibik, da bin ich allein mit meiner These, aber ich halte es für einen ganz, ganz klugen, dekonstruktiven Film. Weiß nicht, wenn ihr den Dreier gesehen habt, keiner weiß, wer was will. Keiner hat eine Ahnung in irgendeinem Moment von dem Film, wer denn überhaupt was als sein Ziel hat. Man kann den Film nicht nacherzählen. Der ist keine Geschichte, die man geradeaus erzählen kann. Eine Geschichte, von der man sagen könnte, das bedeutet das, sondern der bricht in jedem Augenblick auseinander. Ein ganz wichtiges Beispiel ist auch Matrix, der Film, besonders Teil 1, wo dann jetzt auch schon das Christliche mit reinschwingt. Matrix ist ein unheimlich frommer Film. Die Wachowski-Brüder sind beides gläubige Juden, die den Film geschrieben haben. Und er baut auf einem Philosophen auf, eigentlich der große Philosoph der Postmoderne, Jean Baudrillard. Am Anfang taucht sein Buch auf, Simulacrum et Simulacre, auch französisch. Das, wo der die Diskette rauszieht, als der Typ in die Disco abholt, während die Diskette zieht er ein Buch aus dem Schrank. Das ist das Buch. Das sagt genau, wir haben keine Realität mehr. Alles ist Simulation. Alles ist irgendwie von Zeichen zugedeckt, von etwas, das nichts mehr bedeutet, von etwas, das nur wieder auf ein nächstes Zeichen verweist. Ein Bild, das nur wieder ein neues Bild zeigt. Wir sind verloren in einem Nichts, in einer Welt, die Simulacrum ist, wie er das sagt. Diesen Begriff Simulacrum als Kopie ohne Original. Wir leben in einer Welt, die nur eine Kopie ist und wahrscheinlich eine Kopie von einer Kopie, ohne dass wir jemals zu einem Original vordringen. Das ist sein Begriff. Hat er, dreimal dürft ihr raten, woher? Aus der Bibel. Paulus schreibt in der Vulgata, in der lateinischen Bibel, wenn er von Götzen spricht, benutzt er das Wort Simulacrum. Nee. Was wirklich auch dieses hat von, da steht etwas für etwas anderes, das aber gar nicht da ist. Da haben wir etwas, wir haben eine Figur, die auf einen Gott hinweist, den es nicht gibt. Also ein Stück Holz. Das aber wir aufgeladen haben mit Bedeutung. Simulacrum. So. Ja. Wie kommt es, dass Menschen sich die Dinge, die sie bedeuten, geben? Also, was sind das für Prozesse? Ja. Also, wenn du es beantworten kannst, man sollte ein Buch drüber schreiben. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade auch wieder in unserer westlichen Zivilisation haben wir eine ganz, ganz große Zweiteilung gemacht, die eben andere Kulturen so nicht kennen. Wir haben unsere Welt geteilt in Kultur und Natur. Bis bis vor die Postmoderne. Nochmal, wir haben geteilt in Dinge sind Natur, wir haben Bäume, wir haben unseren Körper, wir haben Sachen, die wir anfassen können, wo wir wirklich sagen können, da, das hier, das kann man anfassen, ist was, das ist Natur, das ist gegeben, das haben wir. Und dann ist der zweite Teil dieser Trennung ist Kultur. Wir machen was draus. Wir ordnen die Dinge, wir fangen an, Bücher zu schreiben, wir fangen an Götter zu glauben. Wir glauben, oder wir haben vor 5000 Jahren haben wir in Quellen dann Geister gesehen oder unter Bäumen. Wir haben dem noch eine zusätzliche Ebene gegeben. Da war dann was anderes plötzlich. Haben zur Natur eine Kultur dazugebracht. Das fühlt sich komisch an. Bis vor 100 Jahren war das allen klar. Natur, Kultur getrennt. Aber dann hat man gemerkt, naja, wenn der Bauer mit seinem Pflug über den Acker fährt, dann haben wir schon eine ganz, ganz blöde Vermischung von Kultur, was er damit macht. Er kultiviert etwas, und von Natur, was nimmt er? Und diese Trennung kennen andere Völker eben nicht so, sondern die, für die ist es verwoben. Für die ist Kultur und Natur absolut verbunden. Wenn die im Dschungel leben, hat das eine unglaubliche Verflechtung ineinander. Da ist eben, der ganze Dschungel ist voll mit Dingen, die zwar gegeben werden von außen, also Natur wären, aber gleichzeitig ist der ganze Dschungel auch Teil der Denkwelt dieses Menschen. Uns ist es noch ein klein wenig fremd. Und wir versuchen eben immer der Natur Kultur zu geben. Das wäre ein bisschen der Versuch, der Antwort auf deine Frage. Wir versuchen alles irgendwie mit Bedeutung aufzuladen, auch in einem ziemlich hektischen Geste, in einem Hinterherrennen, Hinterhergreifen von, nein, wir können doch die Dinge nicht entfliehen, ich muss doch Bedeutung und Sinn drin haben. Deswegen geschieht das so. Deswegen versuchen wir allem immer eine zusätzliche Aufladung zu geben und lassen eben einen Gegenstand nicht einfach ihn selbst sein, sondern geben dem mehr an Wert oder an Wirkung. Wäre eine grobe Antwort. Okay, noch Fragen jetzt gerade? Sonst wäre ich schon einigermaßen weit inzwischen und würde dann versuchen, den christlichen Abweg zu machen, was das jetzt mit unserem Glauben zu tun hat. Ich habe mal, weiß nicht, ob das eine Frage ist. Also Philosophie ist es eigentlich, also ist so aus Langeweile entstanden, oder wie? Also das würde ich mal zu viel sagen. Ja, weil, also wenn Leute was zu tun haben, so, also ich kann mir halt vorstellen, das ist ja eigentlich ein Phänomen von einer Kultur, die versorgt ist, oder? Da gibt es ja nach der Bedürfnispyramide jetzt zum Beispiel. Ja. Also, oder wie siehst du das denn? Das ist eine ganz, ganz große und verdammt wichtige Einwand gegen Philosophie. Das ist ein Einwand, also definitiv und wirklich ganz, ganz arg berechtigt, dass man sagt, sehr gut und recht, was du da sagst und was sich die Menschen seit so und so vielen Jahren gedacht haben. Aber hey, komm, ich habe meinen Kaffee gerade gehabt und ich sitze gut auf meinem Sofa. Wofür? Wofür brauche ich das? Steckt auch noch ganz, ganz tief drin in unserem Denken auch heute. Wofür denn? Und hey, funktioniert es überhaupt, wenn wir darüber sprechen, dass in Afghanistan wahrscheinlich nie wirklich Demokratie sein wird, solange die Leute nichts zu fressen haben? Ist es genau diese Sache, dass wir sagen, Leute, also wenn wir, das funktioniert doch erst, wenn wir wirklich satt sind und wenn wir dann dran sitzen und denken, so, alles erledigt, jetzt fangen wir mal an, was anderes zu machen und fangen an, über uns selber nachzudenken. Ganz so ist es nicht, weil halt höchste und brillanteste Philosophie ist zu Zeiten entstanden, wo die Leute wirklich auf dem Acker gestanden sind und geschwitzt haben. Es fängt viel weiter, Philosophie fängt ausgehend von denen. Philosophie fängt viel früher an, als man meint, weil nämlich der Bauer, der seinen Pflug über den Acker zieht, der sagt ja auch nicht, ich mache das jetzt, sondern hat da auch ein Denken drin, das sagt, was von Kultivierung ist. Er sät aus und er sieht da was wachsen und möchte das auch irgendwie erklärt haben und möchte da auch er setzt sich nicht abends hin, wenn er dann seinen Teil getan hat und sagt, okay, gut, für heute morgen gucken, was ich morgen mache. Er muss ja auch seine Zeit ordnen. Er muss anfangen, auch allein schon, wenn er sagt, naja, das Jahr ändert sich und ich muss im Winter das eine machen. Wieso ist eigentlich Winter und nicht das ganze Jahr Sommer? Und wieso wächst das Zeug überhaupt? Was geschieht denn da? Dieses Bedürfnis von Erklärung ist auch schon ganz, ganz tief unten da. Also das fängt viel früher an, als man meint. Einige Leute treiben es sehr weit und da ist wahrscheinlich das, was ich gerade mache, ist das schon wirklich verdammt abgehoben. Aber es ist interessant, weil es funktioniert nicht ohne ein Zurückgreifen auf das ganz unten, auf das, was vorher schon vorgeht. Und wenn der Indianer in dem Urwaldstamm sagt, irgendwie dieser Ort hier, der ist komisch, da hole ich mein Wasser nicht so gerne, ich weiß nicht warum. Da ist ein Gefühl, das er hat, egal ob er gerade seinen Bauch voll hat oder nicht, dieses Gefühl von komisch, irgendwas ist doch da. Das kennt er noch so satte. Irgendwas ist doch seltsam. Und fängt dann drüber nachzudenken. Ja. Genau, aber auch, also das passiert sogar mit dem Baum, den du anfassen kannst. Sobald du um die Ecke gehst und an den Baum zurückdenkst, was hast du denn noch? Irgendwie ein seltsames Prickeln noch in der Hand von der rauen Rinde und eine komische Erinnerung, die in ganz flachen und banalen Bildern irgendwie kommt, dann hast du schon ein Problem. Und wenn du jetzt irgendjemandem erzählen willst, boah, heute Morgen habe ich einen Baum gesehen, habe ich den so angefasst und der war so rau und der war, ja, okay, dein Baum ist ja gut und recht. Also verstehst du, das passiert auch mit unserer Erfahrung, die wir tatsächlich haben. Diese Unsicherheit und dieses seltsame Zerbrechen oder Risse, dass das alles Risse kriegt. Giga? Genau. Und das richtig. Und das klingt dann natürlich abgefahren und abstrakt, aber es kommt nicht aus dem Hohlen raus und es geschieht nicht urplötzlich. Das Bild hätte nicht vor 500 Jahren schon gemalt werden können. Das wurde gemalt, weil irgendwie damit was gesucht wurde. Und diese, nochmals zu diesem Erfahrungsding, was dann, ich mache jetzt einen Sprung, ich überspringe kurz dieses Christliche, was ich machen möchte und komme dann da später nochmal drauf zurück, von sich selbst erzählen. Wenn heute wieder irgendein B-Promi seine Autobiografie rausbringt und von seinem Leben erzählt, dann lächeln wir darüber und denken uns, naja klar, was erzählt denn der oder was kann der schon über sich selber sagen oder was ist denn da? Das eigene Leben kann man nicht aufschreiben. Jeder würde zugestehen, wenn man sagt, ich schreibe auf, was ich erlebt habe, mein Leben, meine Memoiren, würde man sagen, ja, ist halt auch deine Meinung, Mann. Das ist deins. Und dem muss ich nicht glauben. Das ist was ganz anderes. Und dann ist da eben noch ein Aspekt dessen, keiner kann sein Leben wirklich de facto erzählen. Nicht mal sich selbst. Weil er die Anfänge und das Ende nicht kennt. Eigentlich ist eine krasse Sache, dass man sagen muss, über die ersten 5 Jahre in meinem Leben, wo ich da war, wo ich genauso in der Welt war wie jetzt, kann ich nichts sagen. Ich kann darüber nichts sagen. Und das ist schon auch der Anfang dieser Wo komme ich her Frage. Hey, ich weiß einfach nicht, wo ich herkomme. Ich kann darüber nichts sagen. Und auch genauso geht es dann mit dem Ende, mit dem Tod. Keiner kann über seinen Tod schreiben. Keiner kann davon berichten. Was ist denn das? Wo sind denn wir? In welcher? Was ist meine Zeit? Was ist mein Ort? Wo bin ich denn überhaupt? Die meiste Philosophie heute ist eigentlich noch konstruktivistisch. Dazu ganz kurz. Wir haben. Damit hast du. Ja, mach ich. Schon ein Stück vorbei. Und wir sagen, versteht ihr, wenn dieser Derrida dann einen Vortrag gehalten hat, und der hat einen ganz großen Vortrag über die Differenz gehalten, der wirklich die ganze Welt der Philosophie aufgewühlt hat, wo alle unglaublich entsetzt waren und dieses, was machen wir denn jetzt? Der hat recht, wie sollen wir denn noch denken können? Wenn nach dem Vortrag einer aufgestanden wäre und gesagt hätte, super, Herr Derrida, ich glaube, ich habe Sie verstanden, wäre der weinend zusammengebrochen. Versteht ihr? Weil wir sagen, na Leute, also mal ganz ehrlich, wir können noch miteinander reden und wir verstehen uns noch, so dramatisch ist es nun doch wirklich nicht. Irgendwie, Stuhl passt dann schon, ist schon okay. Genau, deswegen ist es alles mit einem riesen Drama behaftet, aber alles in allem denken wir, naja, sind wir schon, aber auch schon ein bisschen auch drüber weg oder wir nehmen es nicht ganz so schwer. Mit dem Konstruktivismus, da möchte ich noch ganz kurz drauf, hast dummerweise den letzten Bruch. Ich erzähle gerade über den Bruch im Denken, den wir erlebt haben, und du machst den auf, der vor 300 Jahren passiert ist, der weg von einem ganz klassisch christlichen zu einem eben wissenschaftlichen war. Damals wurde das Krankenhaus erfunden auch. Das ist ein ganz abgelegenes Beispiel, das aber sehr gut funktioniert, weil man darin merkt, wie man Kranke zum Beispiel wissenschaftlich betrachtet hat. Davor war, in einer Periode vom 16. Jahrhundert ins 17. rein und dann im 18. noch krasser. Man hat angefangen, davor war, wenn eine Krankheit kam, war das ein von außen. Wenn man sehr, sehr nüchtern über die Essener, anders, die Essener, eine Sekte, denen wir verdanken, dass die ganze Bibel aufgeschrieben wurde, die haben am Toten Meer gelebt, man munkelt, dass Jesus auch eine Weile lang bei denen war, hatten eine Denkweise, die uns heute auch sehr fremd ist, weil wir über diesen Bruch raus sind, nämlich von dem du gesprochen hast, nämlich haben sie, wenn jemand krank war, Würmer hatte zum Beispiel, haben sie das als Dämonen bezeichnet. Diese Würmer waren, oder diese hatten sie damals auch aus dem andauernd, Wasser war scheiße und so Zeug, da hat man halt so Würmer, war ein bisschen scheiße, hat auch nicht so lange gelebt. Kam etwas von außen an den grundsätzlich unsterblichen Körper. Die hatten einen Körper, der, wenn er nicht die ganze Zeit von außen irgendwie angegriffen worden wäre, wäre er perfekt gewesen. Diese Denkweise, dass Dinge von außen herantreten und etwas machen, hat sich da gewandelt, indem wir dann mehr diesen Blick nicht mehr von außen an den Körper heran hatten, sondern von innen heraus. Wenn heute jemand krank ist, denken wir, da ist eine Krankheit in ihm, die aus ihm heraus etwas mit ihm macht. Wir haben da eine Verinnerlichung gemacht, haben das dadurch erreicht, dass wir uns selbst distanziert haben. So fängt Wissenschaft an, dass man sagt, warte mal, nö, Schritt zurück, ich gucke mir das Ganze mal an von außen. Das ist da passiert in diesem Bruch vom Konstruktivismus, der letztlich nur sagt, ich weiß nur, was ich beobachten kann. Ich kann nur von außen an Dinge herangucken und mir die ansehen. Während davor man gesagt hat, wir haben ein Ding Und es ist so, hat man dann gesagt, ich sehe ein Ding und es scheint so. Das ist der Konstruktivismus. Ich sehe etwas und ich denke, es ist so und so. Und es ist folgendermaßen. Genau. Ja, richtig. Das ist vielleicht sogar ein wirklich gutes Beispiel. Man sagt, das ist, glaube ich, eine Sage, die aus dem persischen Raum kommt, dass vorne Stadt von Blinden ein Elefant geführt wurde und alle Blinden haben gesagt, boah, mein Gott, ein Elefant, den will ich sehen, ist nicht so einfach. Was ist ein Elefant? Und dann haben sie ein paar Leute zu denen gesagt, komm Leute, wir können nicht alle an dem Elefant rumgrabbeln, geht ihr mal raus und sagt uns dann, was ein Elefant ist. Und dann sind diese 5 Leute, die sie gewählt haben, rausgegangen und haben angefangen, den Elefant abzutasten. Und einer hatte halt so ein Bein in der Hand und gesagt, oh mein Gott, das ist wie ein Baum, der Elefant. Und der nächste hat den Rüssel in der Hand und gesagt, krass, Gartenschlauch, aber dicker. Und der nächste hat einen Schwanz in der Hand gehabt und wieder einer hat den Stoßzahn gehabt. Und dann sind sie in die Stadt zurückgekommen und haben gesagt, boah, das ist Baum, voll Baum irgendwie, nur bewegt sich, sonst ist wärmer und irgendwie ein bisschen weicher. Und der nächste hat gesagt, was, wie, hä, nee, du spinnst ja, ist ja gar nicht so. Das ist so ein kurzes Ding, das spitz wird und unten wuschelig. Der hat den Schwanz in der Hand gehabt. Das ist Konstruktivismus. Wir sehen alle irgendwie ein bisschen was anderes. Wir nehmen es alle irgendwie ein bisschen anders wahr und kriegen es alles irgendwie anders mit. Der Dekonstruktivismus, was ich vorhin erklärt habe, sagt dann, naja Leute, wir kriegen nur Zeichen mit. Egal was wir machen, wir kriegen nur Zeichen mit. Wir haben sowieso von dem Elefanten gar keine Ahnung, sondern nur davon, wie wir ihn uns vorstellen. Das ist der zweite Bruch, der nach dem kam, der da angesprochen wurde. Genau. Habt ihr nochmal Fragen oder Kommentare oder so Zeug? Ja, Gia. Yeah. Also, ich war nie in New York, ja? Ich habe nie diese 2 Türme gesehen. Wenn ich jetzt hinfahren würde, würde ich die auch nie sehen. Aber trotzdem hat es keinen Einfluss in meinem Leben gehabt, weil ich die Bilder gesehen habe, die da 2 Türme einbringen. Und alle Leute haben reagiert auf diese Bilder, ich auch. Yeah. Ich muss erst mal beten gehen und dachte, irgendwie es bricht ein dritter Weltkrieg aus. Ich hatte ja alle Gefühle, ja. Das war was Reales, aber für uns, aber aufgrund von Bildern, ja. Aufgrund hier so ein Bild, ja. Also vielleicht kann ja sein, dass also es ist eine also es darf ich nicht in Amerika sagen, aber also da gab es den 11. September ja gar nicht. Also diese Türme, ja. Also die existieren für mich eigentlich nur als Bilder, ja. Und haben trotzdem totalen krassen Realitätsbezug für mich, ja. Und Leute, ständig wird in der Politik von Leuten, die ich auch gar nicht kenne, also ich habe noch nie einen Politiker gesehen, übrigens, ja. Also so. Versteht ihr mich mal, ja? Also so, und trotzdem heißt es, ja, die Sicherheitspolitik muss geändert werden und so, ja. Und es wird nur argumentiert mit Sachen, die irgendwie in Amerika passiert sind, zum Beispiel, ja. Antiterrorismus bekämpfen. Also ein riesen Gebäude an Gedanken, die meine Gefühle auch beeinflussen, die meine Wahrnehmung verändern, wenn ich auf die Straßen laufe nachts, ja. Alles aufgrund von irgendwelchen Bildern. Mhm. Also das finde ich so krass, ja? Ja. Also ich habe mehr Angst seit dem Act. Kann das sein? Also so. Genau. Mondlandung. Ich fühle mich, als Mensch fühle ich mich so krass, was wir schon geschafft haben alles. Ja? Und viele Leute war das total der Schock, als die Theorie aufkam, das könnte ja nur alles gefaked sein, ja. Mit der Mondlandung. Mhm. Genau, das sind super Beispiele, die genauso auch verwendet wurden. Gerade Baudrillard hat später die These aufgestellt, der ist ein bisschen durchgedreht später, war ein bisschen abgefahren, hat gesagt, den Irakkrieg gab es nicht. Man lacht natürlich. weder noch, er hat es am ersten festgemacht, auch weil dort der Anfang sehr inszeniert war und das war alles schon von Medien auch ausgelöst. Ist natürlich abgefahren und ein bisschen auch, der hat ein Problem, der Mann, ihm hat keiner mehr zugehört, wenn man gesagt hat, ja, ist ja recht, du hast ja deins jetzt gesagt, sag mal was Neues, der ist ein bisschen durchgedreht und hat genau dasselbe auch vom 11. September gesagt. Wo er recht hat, ist, dass der 11. September mir irgendwie nichts gemacht hat. da sind zwei Häuser eingekracht. Meine Herren, im Jahr drauf war dieses große Erdbeben in Bamiyan, da sind noch mehr Leute gestorben. Das ist uns am Arsch vorbeigegangen. Was ist denn passiert? Der ist für mich nicht relevant, aber das, wie Leute darauf reagieren, ist für mich relevant, dass ich plötzlich Angst habe, wenn ich am Flughafen bin, dass ich sofort irgendwie festgenommen oder erschossen werde. Das ist der große Schock. Diese Bilder haben irgendetwas mit unserer Realität gemacht. Wir haben jetzt Bilder, die uns dann wieder direkt betreffen. Und das können wir natürlich zurückwenden und sagen, naja, es ist ein bisschen zynisch zu sagen, den Irakkrieg gab es nicht, da sind so und so viele Leute gestorben dabei. Der war ganz großes Leid für einige Leute. Und auch der 11. September, da sind 3000 Leute gestorben und noch ein Vielfaches mehr immer noch in psychologischer Behandlung. Das zu sagen, ist, dass es nicht gibt, ist nicht ganz richtig. Genau. Ja, richtig. Genau. Ihr spielt mir die Bälle zu. Ein weiterer Philosoph, Lyotard, als zweiter großer Theoretiker der Postmoderne, baut genau auf diesem Beispiel auf, dass er sagt, was sollen wir denn sagen über Auschwitz? Wenn uns die Leute, die es überlebt haben, noch vor uns weggestorben sind, was haben wir dann? Obwohl es wirklich absolut wichtig ist für unser Denken auch heute noch, allein der Gedanke, dass mal gesagt wurde in unserem Land, hey, diese Menschen brauchen wir nicht, die machen wir weg. Die sind schlecht, die machen wir weg. Organisiert in einer Vernichtungsfirma, die wirklich nichts anderes zum Ziel hat, als diese Menschen erst zu einer Nummer zu machen. Viktor Frankl hat ein Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ganz dünnes Buch, das aber diese Erfahrung von Auschwitz selten nahe bringt. Frankl heißt er. Viktor, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und der hat gesagt, wir würden zur Nummer reduziert und dann vernichtet. Zur Nummer reduziert und vernichtet. Und man kann sagen, was man will, von wegen, das waren wir nicht. Das waren unsere Eltern, das waren unsere Großeltern, das waren Leute, da lebt doch keiner mehr. Es gibt doch keine Nazis mehr in dem Sinn. Ein paar harmlose Neonazis, die rumrennen. Aber das stimmt so nicht, weil diese Leute auf demselben Denken aufruhen wie wir. Wo sollen wir plötzlich ein anderes Denken hier haben? Das steckt irgendwie schon auch noch drin. Genau. Richtig. Und damit geht es selbstverständlich dann weiter. Also vielen Dank nochmal, es läuft gerade gut. Nochmal Fragen, da hinten war was, bevor ich da anknüpfe. Ja, ich mache nachher. Das Höhlengleichnis, ich erkläre es ganz kurz für die, die es nicht kennen, wenig Philosophie gehört zur Allgemeinbildung, die tut's. Wäre jetzt cool, wenn ich das aufmalen könnte, passt schon. Stellt euch soll ich das kurz machen? Nee, so wichtig ist nicht. Stellt euch, und ich krieg's auch so hin, stellt euch eine Höhle vor, ich mal's hier so in die Luft, eine Höhle. Hier ein Eingang und wir haben in der Höhle Menschen sitzen, die angekettet sind und nur die Höhlenwand sehen können. Die sind so angekettet, dass sie nur in diese Richtung zur Höhlenwand nach hinten sehen können. Hinter ihnen im Höhleneingang und ein Stück außerhalb noch, brennt ein Feuer, ein ganz helles Feuer. Und dann werden zwischen dem Feuer und den Menschen hier so, werden Dinge vorbeigetragen. Und die Menschen in der Höhle sehen jetzt nur den Schatten, der an die Höhlenwand geworfen wird. Die sehen nur, was als Schatten da vorbeigetragen wird. Vielleicht schaffe ich sogar von da aus den Weg zum Christlichen. Platonismus ist ganz wichtig im Christentum. Wir sind alles noch halbe Platoniker. Ohne das wäre das Denken niemals so weitergegangen und so christlich geworden. Nur als Fußnote ganz kurz. Genau, da werden diese Dinge also vorbeigetragen. Und wenn jetzt hat Plato gesagt, einer von diesen Menschen, die da angekettet sind, sich von seinen Ketten lösen könnte und mal sich umdrehen könnte und sehen könnte, oh mein Gott, was passiert da wirklich? Wir sehen nur Schatten. Dann wird dem keiner glauben. Wenn er dann zurückkommen würde zu den Menschen mit den Ketten und sagen würde, ich habe da was gesehen, das ist ganz anders, das ist alles nicht richtig, was ihr da seht, das ist nicht falsch, das ist ganz anders. Da sind Leute, die tragen da Dinge vorbei und da ist ein Feuer. Dann sagen die erstmal, Feuer? Hallo? Was? Die würden ihm nicht glauben. Und da steckt schon ein Kern, oder was heißt ein Kern dessen? Das ist schon, wenn man möchte, obwohl es 400 Jahre vorher geschrieben wurde, unglaublich fromm. Wisst ihr, wer derjenige war, der von den Ketten gelöst zu uns gekommen ist und uns erzählt hat, wie es wirklich ist? Jesus. Ganz genau der. Der kam zu uns und hat gesagt, Leute, es ist so anders. Und es ist mir so wichtig, dass ihr blickt, worum es hier geht. Da steckt genau schon das drin. Und an einer anderen Stelle muss man, wenn wir dann sagen, ja, Jesus, stimmt, dann gucken uns die anderen Angeketteten an und sagen, was, ihr Deppen. Paulus schreibt ganz viel von der Torheit des Glaubens, dass Glauben eine Torheit ist und eben vor der Weisheit der Welt nicht bestehen kann, weil es dämlich ist. Wir sollten uns immer, jetzt fange ich ein bisschen an zu predigen, ich merke es schon, wir sollten uns immer bewusst sein, dass es einfach nur grunddämlich ist zu glauben. Da spricht alles dagegen. Und wir sagen trotzdem, da bleibe ich dran. Und du kannst mich mal, und ist mir gerade Wurst, ich bleibe da dran. Du kannst mich zulabern, wie du willst. Und ich weiß, dass es blöd ist, dass alles dagegen spricht. Ich bleibe da dran. Ich glaube weiter. Obwohl es doof ist. Und können da natürlich dann sagen, das ist jetzt dann wieder ein Sprung. Hey, die ganzen Dekonstruktivisten und das hier ist doch auch dämlich. Mal ganz ehrlich, Derrida und Lacan und Lyotard, wie sie heißen, das waren noch alles Verrückte. Das waren noch Deppen. Was fangen denn mit dem Denken an? Können wir sagen, das gehört zu uns. Das ist unseres. Wir können mit dem was anfangen. Jetzt habe ich... jetzt müsste ich mit dieser Erinnerung weitermachen. Nee, ich komme dann gleich zu dem Erinnerungsding und mache kurz von hier aus nochmal weiter. Ich habe auf dem zweiten Blatt, das ich euch ausgeteilt habe, wo auch dieses Bild drauf ist, ist ein Zitat drauf. Das möchte ich euch vorlesen. Dieses, was jetzt oben aufgetaucht ist, um euch mal zu zeigen, wie die Texte geschrieben sind, die da geschrieben, gesprochen sind, die da im Dekonstruktivismus und in dieser Philosophie so wichtig sind. Das ist aus Derridas Rede. Dieses Kunstwort der Differenz war seins. Das ist ein Rechtschreibfehler eigentlich, weil es eigentlich mit E geschrieben wird. Und er hat gesagt, ich mache, wenn wir das so haben, dass Worte Bedeutung haben, dann mache ich ein Wort, das keine hat und das man auch nicht hören kann. Ob er Differenz sagt, wo ein E drin ist oder ein A, weiß keiner. Wenn er darüber redet, hat keiner eine Ahnung. Bricht Sinn auseinander. Deswegen war ein Trick, ein Kunstgriff, der aber sehr raffiniert war. Wenn man es jetzt lesen kann, ist nochmal anders. Aber... Nee, andersrum. Statt dem E steht hier ein A. Das siehst du, das hintere, Differenz, genau. Und allein schon, dass wir jetzt einen Text haben und sagen, da ist doch ein A, ist ein ganz blöder Trick, weil er sagt, naja und? Was heißt es denn jetzt? Jetzt, wo du weißt, was da steht, kannst du immer noch nicht sagen, was das heißt. Ich lese das mal kurz vor und werde dann darüber über noch einen mittelalterlichen Mystiker, Meister Eckhart, werde ich wieder zu Gott kommen, ich verspreche es euch. Wenn aber die Differenz das ist durchgestrichen im Text und er sagt, ich streiche auch das ist durch, also nochmal streicht er durch, was die Gegenwärtigung des Gegenwärtigseienden ermöglicht, so gegenwärtigt sie sich nie als solche, sie gibt sich nie dem Gegenwärtigen hin, niemandem. Dann kommt ein bisschen Geschwafel, was nicht so wichtig ist. In jeder Exposition wäre sie dazu exponiert, als Verschwinden zu verschwinden, sie liefe Gefahr zu erscheinen, zu verschwinden. Ihr merkt schon, ist ein bisschen schwierig. Jetzt mache ich ein, ich fordere euch gerade wirklich ein bisschen heraus. Ich finde es cool, dass ihr noch einigermaßen dabei zu sein scheint, aber nichts ist, wie es scheint, richtig. Vielleicht habt ihr schon lange abgeschaltet. Wahrscheinlich denkt ihr euch schon lange, okay, wann hört er auf, Mann? Ist schon gut, jetzt hab's ja kapiert. Wenn es seins ist, soll's sein, wenn es ihm Spaß macht. Meister Eckhart, ein christlicher Mystiker, Mittelalter um 1300, wurde der irgendwann aus der Kirche rausgeschmissen. Alle klugen Köpfe wurden irgendwann mal aus der Kirche rausgeschmissen, kann man so sagen. Oder haben die Kirche verändert, ganz grundlegend. Kann auch sein. Wäre die Gegenthese. Über den erzähle ich jetzt was und dann springe ich mit seinem Denken dahin zurück mit einem Schüler von Derrida, der gesagt hat, ist doch fromm, passt doch, ist so wunderbar. Meister Eckhart hat auch in Anknüpfung an antike Denker von der negativen Theologie gesprochen. Die ist vielleicht kennt ihr das Gefühl im Lobpreis oder so, ihr singt da ein Lied und da kommt da irgendwie vor wie, keine Ahnung, bin ich so der Lobpreiser, Gott ist groß. Und irgendwie singt ihr das so und dann sagt im Kopf hinten drin irgendwas, was? Bloß groß? Also Entschuldigung, wir sprechen hier über Gott. Und den nennst du jetzt groß? Ist ja grunddämlich. Gott ist mehr. Gott ist nicht groß. Gott ist anderes und mehr und größer. Und das führt konsequent weitergedacht. Also meistens führt es dazu, dass Prediger dann sagen, nein, er ist noch größer und Gott ist allmächtig und allgegenwärtig und Gott weiß alles. Und wenn man das dann, dieses Denken, was schon da ist, wenn man das aufgreift und weiterdenkt, führt es zu was, wo man sagen muss, Gott ist nicht groß. Gott ist auch nicht größer und Gott ist auch nicht das Größte, sondern er übersteigt unser Denken vollständig. Gott ist was, was wir überhaupt nicht denken können. Er ist nicht so, wie wir es ausdrücken können. Er ist eben nicht, und dieses Nicht ist das Nicht der negativen Theologie. Das sagt, Gott ist nicht so und nicht so und nicht so und damit ihn versucht immer größer und immer weiter zu machen. Und deswegen letztlich auch über Gott sagt, und jetzt wird's kurz, wird auch der Punkt, wo man einhakt und sie kritisieren kann, Gott existiert nicht. Weil man sagen muss, wenn wir, hey, Entschuldigung, dieser Stuhl existiert und Gott existiert, das ist ja wohl zweierlei. Dieser dämliche, blöde Holzstuhl, den ich ins Feuer schmeißen kann, der verbrennt, das ist ja wohl was ganz anderes als Gott. Und doch sprechen wir über beides gleich. Dieser Stuhl existiert und Gott existiert, das ist ja wohl nicht angemessen. Von Gott können wir nicht sagen, was da ist, und wir können nicht sagen, er ist da oder es gibt ihn oder so Zeug, sondern nein, der ist mehr, der ist größer, der ist jenseits all dessen, was wir sagen könnten. Er ist einfach immer weiter weg. Das ist negative Theologie, zu sagen, Gott ist nicht irgendwie mit so einem blöden Stuhl vergleichbar, der ist mehr, Gott ist nicht. Ja? ganz großes Fass. Was ist Existenz? Führt zu weit. Eine von den großen Linien ist Ontologie, neben der Epistemologie, und die Ontologie beschäftigt sich nur mit dem Sein. Was ist denn überhaupt? Führt zu weit, aber kann es ein bisschen nachspüren, dass man sagt, hey, wenn man einfach nur sagt, Gott ist da, also Leute, ist doch zu wenig, man muss doch für Gott mehr sagen können, und kann es nicht. Man kann über ihn nicht wirklich sagen, was zu sagen wäre. Jetzt komme ich vom Meister Eckhart, der das dann ganz weit getrieben hat und in seinen Schriften, die sehr cool sind, seine Predigten, wirklich kluge, auch sehr nahegehende Texte. Man kann sie auch kritisieren. Ich nehme jetzt einfach das raus, was mir da am wichtigsten ist, das mit der negativen Theologie. Das hat dann ein Schüler von Derrida, Jean-Luc Marion, Chef der Philosophie an der Sorbonne in Paris, wirklich ganz kluger Kopf, Katholik, hat es aufgegriffen, hat gesagt, naja, wir haben jetzt auf der einen Seite diese Differenz, die irgendwie alles kaputt macht, das ist dieses, dieses Ding, was unser ganzes Denken, das hat Derrida gesagt, ist das, was eben das Sein verschwinden lässt und diese Präsenz und immer nur dann von Zeichen auf Zeichen verweist. Dieses Etwas, das wir nur spüren können, dem wollte er einfach einen Namen geben, einen möglichst komplizierten, was ihm wirklich gelungen ist. Wir haben auf der einen Seite also einen allmächtigen Gott und einen großen Schöpfer und auf der anderen Seite dieses Ding, was uns Sinn kaputt macht. Und man könnte jetzt sagen, wow, das widerspricht einander und ist ja oft so, dass man dann gerade in frommen Kreisen hört, nein, und die Postmoderne ist böse und die lehnt ja alles ab. Und der hat, Jean-Luc Marion und andere auch, haben gesagt, nö, komm, wenn Gott so groß ist und er bisher alle Ismen, ob was weiß ich, Kommunismus oder Faschismus und so überlebt hat und danach gesagt hat, er ist halt doch noch da, dann wird er auch mit dem Dekonstruktivismus gut zurechtkommen. Und er wird wie von allen anderen großen Gedankengebäuden sagen können, ja, ist meins, bin ich schon drin die ganze Zeit. Und hat gesagt, dann wollen wir diese Differenz und Gott zusammendenken. Und hat dann, wenn er von Gott spricht, ich kann das mal rumgehen lassen, ich habe das Buch selber auch dabei, aber ich gehe jetzt hin und zeige es euch in der Fußnote von diesem anderen Text von Derrida, spricht er, ihr seht es auf der rechten Seite hier, von Gott und streicht ihn immer durch. Wenn er in dieser fromme Mann, wenn er in seinen Texten Gott schreibt, streicht er ihn durch, hinter ein Kreuz, macht ein Kreuz durch. Warum? Warum macht er das? Weil er sagt, Giga grinst, der weiß schon, worauf ich raus will, glaube ich, weil er sagt, ja, wir können von Gott nicht sprechen. Wenn wir ihn Gott nennen, ist es zu wenig. Er ist mehr, er ist der Schöpfer, er ist so viel mehr, da nur Gott zuzusagen, hallo, die Römer hatten irgendwelche ganz billigen Statuen und haben sie Gott genannt. Was ist denn das jetzt? Das sind nur irgendwelche Tonklumpen und die nennen wir Gott genauso, wie wir diesen allmächtigen Weltschöpfer Gott nennen. Und er sagt, weil wir einen Gott haben, der eben aus dieser Allmacht heraus gesagt hat, nein, ich will diesen Menschen ganz nahe treten. Ich will zu ihnen kommen. Ich will, dass ich als Kultur im besten Sinne, als höchstes und schönstes Gedankengebilde, das die Menschen jemals hatten, von dem Vater und Schöpfer, will ich in die Natur hineintreten, Mensch werden, ganz, ganz klein. Das will ich sein. Und damit streicht er sich selbst durch und sagt, nicht Gott, der allmächtige Schöpfer, nein, Jesus, der mir nahe tritt, der da ist und der für mich wirklich anfassbar ist und da ist. Und letztlich der durchkreuzte Gott, der am Kreuz stirbt. Die ersten Christen, wisst ihr, was der Vorwurf, wie die genannt wurden und weshalb die verfolgt wurden? Weil man sie Atheisten genannt hat. Die wurden als Atheisten beschimpft, die ersten Christen, weil sie gesagt hat, ihr glaubt doch nicht an die Götter, was habt ihr denn da? Irgendwas, ein Jenseitsding, der irgendwie dann auch noch gestorben ist? Leute, wie dämlich ist das? Guckt euch doch mal an, wie blöd ihr seid. Macht Paulus außerdem in seiner Rede, ist in der Apostelgeschichte auch, wenn er zu den Athenern hinsteht, Athen, große, große Philosophie, sagt er dann ja auch, die Athener haben ja den ganzen Tag nichts zu tun, als nachzudenken. Euch geht's verdammt gut, ihr seid faul wie Sau, sitzt in der Sonne rum und labert. Schnappt sich den kleinsten und geringsten Gott, der nichts ist, den die Athener aufgestellt haben, weil sie gesagt haben, hoffentlich vergessen wir keinen. Hoffentlich ist nicht einer beleidigt. Dann stellen wir halt mal einen auf mit keinem Namen. Und den schnappt sich Paulus und sagt, der Kleinste, der, den ihr in irgendeiner Ecke stehen habt, der keine Kerze abkriegt und keine Opfer, der ist der große Gott. Der, der ganz unten steht und der, von dem keiner was wissen will. Der, der gestorben ist. Ja, mein Gott ist gestorben. Wenn einen allmächtigen Gott, einen Weltschöpfer, der ganz weit weg sitzt und der alles so in der Hand hat und irgendwie, ja, cool, ich hab das schon im Griff, auf den kann man scheißen. Auf einen allmächtigen, großen Weltschöpfer, hey, was fange ich mit dem an? Der kennt mich nicht. Der mag mich erschaffen haben, aber was fange ich mit dem an? Hallo? Der ist mir zu weit weg. Der kennt meine Probleme nicht. Was will der von mir sagen? Nein, mit dem fange ich nichts an. Aber ein Gott, ein so großer Gott, der sagt, ich trete ganz nahe zu euch. Ich bin eben nicht der Gott, der ganz, ganz fern ist. Und ich bin auch nicht ein Gott, den du in deinem Winkel stehen hast, in deinem Hausaltar, sondern ich bin genau die Brücke dazwischen. Jesus, der sich dazwischen legt und sagt, ich als Gott durchkreuze mich. Mich gibt es nur mit dem Kreuz durch. Der große, allmächtige Gott, der nur im Kreuz sichtbar wird. In Jesus, der am Kreuz hängt. In Jesus, der sein Sein, Gottes Sein verneint hat, gesagt hat, ich existiere nicht als dieser Schöpfer, sondern ganz nahe bei euch und ich sterbe für euch und ich gebe alles für euch. Leute, das treibt mich in die Knie. Das treibt mich in die Knie. Man darf in Jesus, der am Kreuz hängt, nicht nur den Menschen sehen. Er war auch in diesem Moment Gott und Mensch. Genau. Und Gott selbst hat sich hingegeben für die Menschen, als Gott und als Mensch. Der Theologe nickt. Wir gehen hier mit ganz, ganz groben Werkzeugen vor. Und da man kann Bibliotheken füllen mit der Thematik und mit dem Problem. Deswegen schneiden wir hier ganz, ganz krude ein paar grobe Schnitte durch Philosophie und Theologie. Aber versuchen dem entsprechend nahe zu kommen. Jetzt muss ich was schauen. Ich habe mir noch Notizen gemacht. Genau, ja. Ja, genau. Und damit haben wir jetzt einen Gott, der uns nicht fern ist, nicht fern, wie es viele olympische oder dionysische Götter waren, die weg waren, die irgendwie auf ihrem Gipfel, auf ihrem Berg gethront sind und mit denen man nichts anfangen kann. Und wir haben aber auch keinen Gott, den man in seinen Winkel stellen kann und den man, wenn er irgendwie schon ein bisschen verrußt aussieht von den Kerzen, die ich davor angezündet habe, halt irgendwie wegschmeißt und sich einen neuen zulegt. Sondern wir haben einen Gott, der uns ganz, ganz, ganz nahe ist. Und doch dieser große, große Schöpfer bleibt. So. Der Gott, der sich selbst ablehnt, der dieses Allmächtige und uns Überschreitende ablehnt und sagt, ich bin eben nicht dieser Große, sondern bin euch viel, viel näher als der Schöpfer. Genau. Und dann seht ihr auch, jetzt mache ich doch noch ganz kurz ein bisschen Predigt rein. Ich habe lange Zeit... Ich mache es einfach ein bisschen. Versuche es kurz zu machen. Wie man sich Jesus vorstellt, ist verdammt schwer. Wie war er so als Mensch? Was war er für ein Typ? Sein Charakter zu sehen, ist irgendwie nicht so einfach. Ihn als ein... Oft, ihr kennt dieses nazarenische Weiche von dem Typen, den irgendwie nichts so richtig berührt. Man kennt auch eher den, der dann durch den Tempel rennt und Stände umschmeißt und der zu 5000 Leuten gleichzeitig predigt, also ein riesen Organ gehabt hat. Also gut, natürlich super Akustik an der Stelle, hört man ja immer, aber trotzdem, das muss ein Bär gewesen sein. Aber gleichzeitig, Jesaja schreibt in Jesaja, dass ein unglaublich hässlicher Typ war. Hässlich. Und dann auch am Ende vom Johannesevangelium ist, glaube ich, als Jesus mit seinen Jüngern irgendwie so ein bisschen ein Resümee zieht, einen Strich drunter macht, sagt der Leute, eigentlich ist nicht so gut gelaufen. Alles in allem war es nicht so das bisher. Da fehlt es noch dran. Er war auch ein Versagertyp. Jesus mit der Auferweckung des Lazarus. Da ist Jesus abgehauen, weil sie ihn schnappen wollten, ist er abgehauen, raus aus einem Macht- und Herrschaftsbereich. Das ist jetzt was mich, einer von denen, die mich wieder auf die Knie treibt, wenn ich den Gedanken, den ich jetzt dann habe. Ich habe lange über die Lazarusstelle nachgedacht, aus einem Grund. Jesus geht also weg und ist da an einem Ort einigermaßen außerhalb von da, wo man ihn schnappen kann. Und dann kommt jemand und sagt, Jesus, Lazarus, dein Freund. Dem geht's schlecht. Dem geht's richtig schlecht. Und der wohnt bei Jerusalem, du weißt es. Aber hey, du kannst da was machen. Und Jesus sagt, diese Krankheit wird nicht zum Tode führen. Und dieser Bote oder was das war, dreht um und sagt, cool, geht nach Jerusalem. Und dort, oder bei Jerusalem, und dort stirbt Lazarus. Und die Menschen um Lazarus rum, während Jesus dann, es steht dann drin, dass er noch 2 oder 3 Tage an dem Ort blieb. Er ist einfach da geblieben. Er wusste, dass Lazarus stirbt. Und er wusste auch, dass er gesagt hat, er wird nicht sterben. Und Jesus ist da geblieben und hat Lazarus sterben lassen und die Leute um Lazarus rum verzweifeln lassen. Die haben an Jesus als den Erlöser geglaubt. Und jetzt, was hat er gemacht? Hat sie verraten? Hat irgendwie sie sitzen lassen? Was ist denn das? Jesus, 2 Tage blieb er noch an dem Ort. Was weiß ich, hat es eine Hängematte gehabt, die ihm gefallen hat. Keiner weiß es. Warum? Warum hat Jesus die Leute sitzen lassen? Er geht dann nach den 2 Tagen doch darunter. Seine Jünger sagen, naja, komm, geh mal halt mit, sterb mal mit ihm, wenn es sein muss. Und er geht dann darunter und die eine Frau kommt ihm entgegen und sagt, du, steck's. Er ist tot, ist schon okay. Wenn du da gewesen wärst, wäre nicht gestorben. Du warst nicht da, Jesus. Du warst nicht hier. Läuft dann aber doch zur Trauergesellschaft. Da waren Leute aus der Gegend da. Lazarus war wohl irgendwie jemand, den man kannte, wo man auch mitgetrauert hat und wo man sich ein bisschen um die Familie gekümmert hat. Waren aus Jerusalem auch Leute da. Und dann eilt die zurück und sagt ihrer Schwester, Jesus ist da. Und die kommt dann auch und ist auch fertig und sagt, ja, er ist halt tot jetzt. Und dann wird Jesus sauer und weckt ihn dann auf. Letztlich und natürlich, also alles in allem ist die klassische Aussage darüber, naja, Krankheit führt dich zum Tode. Unterm Strich am Schluss, Lazarus lebt. Kann man so aber nicht ganz stehen lassen. Den Leuten ging es beschissen. Und Jesus hat nichts dagegen getan. Wisst ihr warum? Weil er unheimlich Angst hatte. Jesus hatte extrem Angst, zurück nach Jerusalem zu gehen. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er so gezögert hat. Weil er wusste, wenn er jetzt dahin geht und Lazarus aufweckt, dann sieht man ihn, wie er durch die Landschaft sieht, dann sieht ihn die Trauergesellschaft. Und genauso war es dann. Die Leute aus der Trauergesellschaft sind nach Jerusalem und haben gesagt, wow, dieser Jesus hat da wieder einen auferweckt, der ist wieder da, der war weg, jetzt ist er wieder da. Und dann, anderer Teil, Jesus hatte Schiss. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Entweder er war irgendwie ein bisschen Arschloch und hat die Leute sehr, sehr hängen lassen, oder er hatte unheimlich Angst, nach Jerusalem zu gehen oder zu Lazarus, weil er wusste, wenn ich dahin gehe, dann erwischen sie mich. Wenn ich Lazarus auferwecke, muss ich sterben, wenn man mich dann kriegt. Da kann ich nichts machen. Stellt euch diesen Jesus vor, diesen Menschen, der Angst hat, dahin zu gehen, aber gleichzeitig dann, als er Lazarus auferweckt hat, und das ist die andere Seite von Jesus, als er Lazarus auferweckt hat, ist er auch dort dann noch ein bisschen geblieben, 1-2 Tage, wahrscheinlich haben sie noch ein bisschen Party gemacht, und dann ist er in Jerusalem eingezogen. Dann hat er gesagt, Leute, jetzt bin ich da, mir wurscht, ihr wisst alle, dass ich da bin und ich weiß, dass ich sterben muss, jetzt aber los. Und dann kommt der Einzug in Jerusalem, wo er wirklich alles rausreißt und wo er auf alle Machthabenden kackt und sagt, Leute, ich bin da, macht doch, was ihr wollt. Da taucht dann wieder dieser starke Jesus auf. Wir haben einen Jesus, der uns in unserer Angst extrem nahe ist und der das sehr, sehr gut kennt. Aber auf der anderen Seite haben wir diesen Siegertyp. Es steht im Johannesevangelium, wo Jesus eigentlich immer so der Tiger ist und der durchgeht. In der klassischen Auslegung ist nicht so. Jesus hatte im Johannesevangelium mal ganz kurz sehr, sehr viel Schiss. Und dann wurde er trotzdem der Tiger und der Mann, der aufersteht und der Gott, der alles erschaffen hat, der wieder da ist. Und genau dieses Denken wird eben in der Dekonstruktion überspannt. Da kommt es dann in dieser Gleichsetzung von dem Allerkleinsten und dem Allergrößten, von der Differenz, die es nicht mehr gibt, die aber alles an Gesetzen und Strukturen kaputt macht und sagt, nein, nicht das. Wir wollen nicht in diesem eiskalten Kristallgitter erfrieren, sondern wir wollen da drin leben. Wir wollen, dass Dinge im Fluss und in Bewegung sind. Mit diesem Gedanken ist Jesus sehr, sehr nahe verbunden. So, jetzt habe ich tatsächlich noch ein bisschen gepredigt, war aber, denke ich, in Ordnung angebracht. Dann wäre ich mit meinem Ding soweit durch gerade für den ersten Teil. Bitte, ja, natürlich Fragen. Ja, ich habe eine ziemliche Frage. Ich kann das nicht ganz so annehmen, was du jetzt losgelassen hast. Ich meine, das ist Jesus Schiss haben, das ist klar. Das hat man spätestens am Ölberg gesehen. Ja, richtig. Andersrum, dass du hätte Schiss gehabt, da jetzt hinzugehen, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil er hätte es eigentlich gar nicht gemusst. Er hat ja auch vom Hauptmann den Diener über Distanz geheilt. Hätte er mit Lazarus genauso machen können. Deswegen kann ich das irgendwie so. Wenn du eine andere Erklärung hast, die funktioniert, bin ich sehr, sehr offen damit dafür. Ganz super, ich habe da auch die Stelle vor kurzem gelesen, ich hänge da auch ein bisschen fest im Moment. Und ich schwank momentan so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, zu erklären, aber so eine Machtdemonstration. Mhm. Ja, dass er seine Macht mal darstellen wollte vor Menschen. Das mit der Machtdemonstration und den Wundern bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil, weißt du, wenn Hindus die Bibel lesen, Hindus, hinduistische Götter, sagen sie, also besondere Wunder sind es nicht, das sind Taschenspielertricks. Da haben die hinduistischen Götter viel mehr drauf. Wenn man da, die Krishnas stehen immer auf der Straße und versuchen einem die Bhagavad Gita anzudrehen, gebt denen mal 5 Euro, nehmt sie mit und schaut mal rein, da sind mal Wunder drin. Also, und Jesus hat sich auch immer dagegen gewehrt, hat gesagt, Zeichen und Wunder, wofür denn? Was wollt ihr denn? Wieso Zeichen und Wunder? Glaubt doch einfach, es kommt doch nicht darauf an. Deswegen bin ich mit den Wundern, mit Machtdemonstrationen, hey. Jesu Auferstehung, man muss natürlich weiterdenken und sagen, letztlich ist er als Gott auferstanden und war wieder da. Und das ist ganz wichtig. Ja. Also entweder hat die Leute sehr hängen lassen oder er hat den Grund, da zu bleiben. Ja, oder wer weiß, was er in der Zeit gemacht hat. Vielleicht hat er auch die Zeit gebraucht, sich zu meditieren und sich selber aufzunehmen. Das ist ja ganz gering. Es kann ja auch sein, also ich stelle mir bei sowas immer die Frage, was wäre, wenn er jetzt direkt dahin gegangen wäre? Also was wäre dann die Konsequenz heraus gewesen? Gut, die Leute hätten gesehen, er hat ihn zum Leben erweckt. Aber andererseits wäre das dann ja auch so, wäre das dann vielleicht auch so gewesen, dass die Leute gesagt hätten, okay, ich bin krank, so, ne, und dann jetzt Jesus heimlich, 3 Sekunden später passiert nichts, ja, scheiße, war wohl nichts, ne? das er damit zeigen will, muss auch ein bisschen Geduld haben. So, es kann vielleicht, sowas kann vielleicht auch ein bisschen Zeit dauern. So dieses Ausharren, was wir rein, was Paddy gestern sagte vielleicht. So, dass man dann zeigen will, das geht nicht so von jetzt auf gleich. Ja, wenn man irgendwie. Das ist was, also ich habe heute diese Leistung gegeben, als er dir nachgedacht hat. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Jesus die nicht hängen lässt, also, dass der nicht zwei Tage wartet und einfach nichts macht, und dass ihm das am Arsch vorbeigeht, dass sein Freund da am Sterben liegt. Ja, und jetzt scheiße, der ist voll am Leiden, der Bote kommt zu dem und sagt, der ist tot krank. Und Jesus sagt, ja, super, chill ich jetzt mal. Und das glaube ich auch nicht. Und er sagt auch, glaube ich nicht, irgendwie, ich lasse euch jetzt hängen und ihr sollt jetzt alle mal richtig verzweifeln und dann seht ihr hinterher, was ich für ein toller Typ bin oder so. Aber ich glaube, dass Gott ganz oft, ich so erfahren, nicht sofort reagiert und uns vielleicht einfach was zeigen will dafür. Und, vielleicht, dass wir Geduld lernen, vielleicht, keine Ahnung, ne? Also dass wir irgendwas damit lernen, in dieser Zeit, in der es uns scheiße geht. Und hintenrum macht Gott das dann noch trotzdem alles wieder gut. Ich finde das ganz schwer, also das Teil. Was ist das denn für Gott? Richtig, genau. So, warum sollte Gott sowas tun? Und wenn wir jetzt von Macht nehmen, oder ich will jetzt nicht dieses Machtthema jetzt auch so hochschaukeln, aber warum sollte Gott das tun und erstmal Leute zwei Tage total verzweifeln lassen? Und warum wird er nicht sofort aufgedeckt? Warum sollte sein Gott nicht? Also ich habe jetzt jemanden, der jetzt mal... Also, das wollte ich, aber ich möchte euch einladen, die Fragezeichen über eurem Kopf zu akzeptieren und das auszuhalten, okay? Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und danach geht's weiter.